Mein Heiland, wie sollt ich schweigen hier? Sollt den Dank nicht bringen dir. Erkennen durfte ich dich schon hier. Schenken Licht allen Menschen von dir. Heiland, verlass mich nicht, denn Herr, ich brauche dich. Jede Stunde, jeden Augenblick. Liebend reich deine Hand für mich ins Vaterland, zum ewigen Licht und Sonnenschein. Allmächtiger Schöpfer der ganzen Welt, Menschen leugnen deine Macht. Du Heiland, reinigst der Sünder Herz, trocknest Tränen und heilst allen Schmerz. Heiland, verlass mich nicht, denn Herr, ich brauche dich. Jede Stunde, jeden Augenblick. Liebend reich deine Hand für mich ins Vaterland, zum ewigen Licht und Sonnenschein. Du Höchster, gib deinen Segen uns in dem Dienst für dich allein. Schenk Liebe, Güte und Freundlichkeit, damit nie unser Mund hier verstummt. Heiland, verlass mich nicht, denn Herr, ich brauche dich. Jede Stunde, jeden Augenblick. Liebend reich deine Hand für mich ins Vaterland, zum ewigen Licht und Sonnenschein.